Guten Abend allerseits. Seid ihr überhaupt anwesend? Ich war heute Morgen schon mit unserem Kinderbibelwochenveranstalter in der Grundschule unterwegs. Das war Sau Gaudi. Und der macht immer so lustige Sprüche mit den Kindern. Und jetzt winkt mir doch einfach mal kurz, dass ich sehe, ob ihr auch halbwegs wach seid oder ob ihr gerade in der akuten Verdauungsphase seid. Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Echt, ich freue mich sehr. Ja, ich habe eigentlich einen Witz, aber der kommt ein bisschen später. Wie geht's jetzt? Mein Traudel, du hockst da mit dem Sommer noch einen Pelzmantel dazu bringen. Ist es so kalt, deiner? Falls die friert, guckst einfach der Michael Wollenschläger an, weißt du denn? Dahinter. Guck. Wenn es noch mehr solche gäbe, hätten wir keinen CO2-Verbrauch in Deutschland. So, ja, wie ist es? Letzte Woche Thema Gebet. Arbeitet es bei euch? Ha? Was würdet ihr sagen? Merkt ihr, dass langsam so ein innerer Prozess in Gang kommt? Oder stockt es noch so ein bisschen? Was würdet ihr sagen? Ja? Bei wem? Wer würde sagen, bei mir ist es schon ziemlich stark am Wühlen? Ja, wer traut sich das zu, mal eine Wortmeldung? Ja? Also brauche ich nichts sagen, bloß einfach mal so eine Meldung. Arbeitet stark, ha? Aha. Wer sonst noch? Wer würde sagen, bei mir? Echt, ja? Aha. Sonst noch? Diese Ecke? Aha. Und noch gleich mit zwei Händen. Ja. Ich vermute, dass es in vielen anderen auch arbeitet, aber als guter Allgäuer tut man sowas nicht so vor sich her Posaune. Ja, genau. Ich wünsche es euch. Echt. Wir wollen mit diesem Glaubenskurs nicht euch eine tote Religion verkaufen, wo man alles weiß, was richtig und was falsch ist, sondern wir interessieren uns vor allen Dingen darum, dass das in eurem Leben Wurzeln schlägt und euch stark und froh macht. Versteht ihr das? Und deshalb werde ich auch heute wieder relativ nicht so stark das Gewicht legen auf korrekte oder ausführliche Lehre, sondern auch auf Beispiele, damit ihr was mitnehmen könnt, woran ihr arbeitet. Ja, vor ein paar Wochen ging es um die Frage, wer ist Jesus? Und da war die Frage, hat die Bibel überhaupt etwas zu sagen? Und jetzt mal ein ganz kurzes Feedback von euch mit der Bibel da. Da ging es doch um die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Bibel. Habt ihr nur so irgendeinen Gedanken in Erinnerung bei diesem ganzen Thema? Ist die Bibel glaubwürdig oder nicht? Kann mir irgendjemand noch einen Gedanken geben, was euch von damals geblieben ist? Ist sie glaubwürdig? Und wenn ja, warum? Wer hat noch was im Kopf? Genau. Was noch? Habt ihr noch irgendeinen Gedanken? Ja? Ja. Okay. Diese sogenannten außerbiblischen Zeugen, das sind römische Historiker, die Existenz von Jesus buchstäblich beweisen. Ja, weiter? Noch? Es hat verschiedene Quellen gegeben, genau, die alle übereinstimmend über Jesus berichtet. Okay. So, ja? Sie ist das meistverbreiteste Dokument auf der Welt. Aus der Antike. Und die Verbreitung nimmt beständig zu. Genau. Das ist die heutige Zeit. Ja, ganz spannendes Buch. Für mich persönlich eines der schlagendsten Argumente überhaupt für die Gültigkeit und die Power der Bibel ist, zu meiner Zeit, als ich studiert habe, war es noch so üblich, dass mir Jesus alle Wunder abgesprochen hat. Gesagt hat, Wunder gibt es nicht, das gibt es einfach nicht. Und dann hat ein Prof, ganz einfach mal gesagt, schauen Sie mal die ganzen Gegner von Jesus an. Die hassen ihn auf den Tod, die bringen ihn um die Ecke. Die sagen, du machst dich zu Gottes Sohn. Aber keiner der Gegner von Jesus, an keiner einzigen Stelle, hat die Glaubwürdigkeit seiner Wunder bestritten. Und das waren die scharfsinnigsten Menschen, die es damals gab. Das waren keine leichtgläubigen, dummen Menschen von früher. Nirgendwo haben die bestritten, dass Jesus Kranke gesund und sogar Tote aufgeweckt hat. Ja, heute nun, Freunde, geht es um Teil B dieser Frage. Hat die Bibel etwas zu sagen? Heute geht es um die Frage, hat die Bibel mir etwas zu sagen? Jetzt frage ich einfach mal kurz durch, wer in einer Ehe lebt, der weiß, ja, es gibt kühlere Ehebeziehungen und es gibt so, ja, gut, leicht temperierte und dann gibt es so richtig heiße Liebesbeziehungen. Und jetzt möchte ich ganz kurz einmal, Achtung, ich frage nicht über eure Ehen, keine Sorge, ich möchte mal ganz kurz hören von euch, wie ist euer Verhältnis zur Bibel? Hey, jetzt sagen wir mal, es gibt drei Grade. Ja? Es gibt eine relativ kühle Beziehung, es gibt eine Nullbeziehung, die gibt es auch. Und dann gibt es, so, sagen wir einfach, es gibt kühl, es gibt lauwarm und es gibt stark, heiß, warm. Ja? Hey, was würdet ihr sagen? Wer würde sagen, eher im Bereich, wo noch Luft nach oben ist? Wo noch viel Luft nach oben ist, okay? Wer würde sagen, ich bin so im mittleren Bereich, ich bin schon manchmal am Genießen, ja, so wie im Nachtisch gerade. Wer würde das von sich sagen? Okay. Wer würde sagen, ich bin ziemlich, ja, das Buch, das fasziniert mich. Ich bin da eher im Liebes, ja, ich bin echt verliebt in die Bibel oder so ähnlich. Okay, ja, Wahnsinn, super. So, Freunde, also, ihr wisst doch, meine Frau ist eine Ärztin, darum verstand ich gar nichts von Medizin. Ich habe alles delegiert. Jetzt höre ich nichts mehr. Ich mache euch jetzt was vor und dann müsst, du bist ruhig, du hast es schon mal gesagt. Und da müsst ihr mir sagen, welcher Spruch dazu passt. Christina, du bist Ärztin. Wer hat eine Idee? Welcher Spruch passt dazu? Hat irgendjemand eine Idee? Bitte? Ich sage es mal laut, mein Herz schlägt für die Bibel, erforsche mein Herz. Ich fange mal an, Achtung. Wer sein Herz lange genug an die Bibel hält, kann darin? Genau. Kann darin den Herzschlag Gottes hören. Und ich sage euch eins, Leute, es ist wirklich so. Wer sein Ohr lange genug an die Bibel hält, ich meine, ihr braucht jetzt nicht dazu eine Bibel ans Ohr halten, kann darin den Herzschlag Gottes hören. Wisst ihr, ein Pfarrer muss ja Sonntag für Sonntag den Leuten irgendwas sagen. Und nur ein Pfarrer weiß, was das für eine Hölle ist, wenn du manchmal über Dinge reden musst, zu denen du keine persönliche Beziehung hast. Und so ging es mir lange beim Thema Bibellesen. Und ich weiß es nicht genau. Ich weiß es ein bisschen. Aber es ist unwahrscheinlich, wie dieses Buch, nicht die Buchstaben, sondern wie in welcher Weise Gott durch dieses Buch in meine Seele reinredet. Ich bin heute Morgen, ich gehe immer morgen an der Künz entlang, ja, meistens nehme ich eine Kaffeetasse in der Hand, die denkt, der spinnt. Und dann lese ich in der Bibel und ich lese inzwischen ganz langsam, millimeterweise. Ich wiederhole 100 Mal. Und es ist inzwischen so, früher musste ich ja beten, weil der Pfarrer so der Bärte und der Andacht halte, gell? So hat er schon, gell? Ja, sind die anständige Leute? So hat der Pfarrer schon, oder? Früher habe ich sollen. Und jetzt geht es mir oft so, dass ich muss mich zwingen zum Wiederheimgang. Ich sage, jetzt ist 7:15, du sollst im Büro hocken, da ist Arbeit. Ja? Dermaßen redet das Ding, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich sage euch am Schluss, was mir geholfen hat. So, Versteht ihr mich überhaupt alle oder muss ich jetzt durchgehend Hochdeutsch sprechen? Christina, du bist... Okay, Tommy, turn it on. Also, ein... Kennt jemand diese Ikone? Eine Christus-Ikone, Christus Pantokrator, 13. Jahrhundert, glaube ich, wahrscheinlich. Die hat mir ein französischer Freund geschenkt, zusammen mit diesem Kreuz. Ich weiß nicht, was mit dem los war, aber diese Ikone, die hat es mir angetan. Dieses Bild. Und manchmal, ich verschenke gern Dinge, manchmal auch Dinge, die ich nachher wieder brauche. Und ein Freund war in Not. Und dann habe ich ihm diese Ikone geschenkt. Ja, und da habe ich unbedingt Herrschaftszeiten, jetzt vermisse ich sie so. Und jetzt kürzlich habe ich sie wiedergefunden. Er hält, Christus hält ein Buch in der Hand, die Bibel, das Evangelium, mit Saphiren und Gold und so. Und immer hatte ich irgendwie den Eindruck, da steckt noch eine Botschaft für mich drin in diesem Bild. Und jetzt ist es, als hätte er mir dieses Buch geöffnet. Mir ist es denn schon gegangen, wie vielen. Nicky Gumbel zum Beispiel, dem Autor von diesem ganzen. Nicky Gumbel war ein echter Heide, so ein englischer, völliger Atheist. Und sein Freund hatte sich bekehrt und Nicky Gumbel war total sauer und dachte, er muss den jetzt retten. Er muss den retten, dass der nicht in so Sekte da reingerät oder so verrückten Glauben. Und dann hat er beschlossen, er liest jetzt Konfuzius, er liest Marx, er liest den Koran und er liest die Bibel. Und er hatte Glück. Zu Hause stand so eine alte, verstaubte Bibel rum und hat er aufgeschlagen und hat angefangen, im Evangelium zu lesen und konnte nicht mehr aufhören. Es hat ihn so unter Strom gesetzt, bis er buchstäblich überwältigt war. Diese gleiche Botschaft hat ein Freund mir auch so erzählt, den ich gut kenne, dem ging es genauso. Echte Heiden lesen dieses Buch und stehen unter Strom. Nun, was ist da los? Ich möchte, wenn ich über die Bibel rede, die Bibel auch kurz zumindest zitieren. Psalm 1. Haben die Evangelischen früher zum Teil auswendig gelernt, gell? Wohl dem, der nicht wandelt, wie geht's weiter? Noch sitzt. Oh, dankeschön. Die Lobener, die haben früher was gelernt, echt. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und jetzt stellt euch mal vor, so ein Baum in der Wüste in Israel, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht tragt, bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wahnsinn. Ein Mensch, der Lust hat am Gesetz des Herrn, der über seinem Gesetz Tag und Nacht nachsinnt. Eigenartig. Verrückt. Tag und Nacht über das Gesetz Gottes nachsinnen. Da werden sie sagen, jetzt bist du total begottisch oder was ist jetzt los? Interessant ist, was der Hintergrund ist von diesem Wort. Nachsinnen ist das Murmeln. Früher hat man immer nur laut gelesen und jüdische Menschen, Gelehrte, die lesen das murmelnd und die wiederholen das. Und die wiederholen das so lange, bis diese Wörter in ihnen etwas bewirken. Und das ist genau meine Methode geworden. Der Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ich so beten könnte wie die Juden, ich würde 300 Silbergroschen dafür geben. Ich weiß nicht, warum er sie dann hat. Gell? Ja, Wort Gottes, das Nachsinnen über dem Wort Gottes wird zu einer Art Gebet, die einen Menschen komplett verändert. Mein Denken verändert sich zunehmend, mein Fühlen verändert sich. Ja? Ich bin gewieskein, ich werde immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Aber innen drin wird irgendwas immer stärker. Wort Gottes hat Wirkung. Phänomenale Wirkung für mich. Die Bibel ist stark. Die ist einer der Weltbestseller. Wenn der Spiegel Bestsellerliste ganz ehrlich wäre, würde wahrscheinlich jede Woche die Bibel vorne dran stehen. Ja? Aber der Spiegel interessiert sich selten für die Wahrheit. Dazu habe ich auch zu viele Erfahrungen damit gemacht. Die Bibel wird in Großbritannien zum Beispiel 1,2 Millionen Mal pro Jahr verkauft. Als Ganzes oder in Teilen. Ich vermute, wenn wir die ganzen Online-Ausgaben dazu nehmen, wird es in Deutschland ähnlich sein. Ein Times-Journalist hat bei der Bibelgesellschaft angefragt, wie kommt es, dass die Leute so viel Bibel kaufen? Da hat einer gesagt, well, it's a very good book. Es ist einfach ein sehr gutes Buch. Und das stimmt. Ich habe jetzt die vergangenen 4 Wochen meinen Erst- und Zweitklässlern die Josefsgeschichte erzählt. Immer in Etappen, von dem, nicht dem Josef und Maria Josef, sondern dem aus dem Alten Testament. Und die letzten beiden Male kam ich rein und da fingen die an zu schreien, Josef, Josef, Josef. Dachte ich ja nicht recht. Ja, Menschen suchen Gotteserfahrung und hier ist zumindest, ja, hier ist ein Wahnsinnszugang zu dem, was ihr sucht. Ich weiß noch, wie ich in Augsburg als Student Esoterik mir angeschaut habe, weil ich wusste ja nicht, was es jetzt eigentlich war. Und dann hat einer geredet über die 7 Schalen des Lichts und die Emanationen und so. Und ich habe dann gedacht, ja, kann schon sein. Jedenfalls, die Bibel ist ein sehr gutes Buch und sie ist äußerst kraftvoll. Martin Luther, jetzt sind ja viele Katholiken unter euch, euch habe ich vielleicht andere Dinge über den Martin Luther gesagt, aber Martin Luther hat versucht, es dem Gott wirklich recht zu machen. Er hat riesige Bußübungen auf sich geladen. Er ist nach Rom gepilgert, 2 Mal. Er ist in Rom bei der Laterankirche außen, auf Knien, dort buckeln auf und wieder abgerutscht. Und es wurde immer schlimmer. Und Martin Luther hat nach dem Rat seines Beichtvaters Bibel gelesen. Und er hat gelesen, wahrscheinlich so wie ich, Stück für Stück, ganz langsam. Und dann kam er eines Tages an die Stelle im Römerbrief, da heißt es, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Und dieser Satz, da beschreibt er, dass es warm wurde in seinem Herz und auf einmal war ihm klar, ich muss nichts mehr leisten. Ich bin geliebt bei Gott. Einfach so, weil Jesus Christus für mich alles bezahlt hat. Martin Luthers Erfahrung war eine Erfahrung, der Bibel. Jahre hatte er es gelesen und irgendwann hat es kling gemacht und es war soweit. Ich habe, ja, na, mit Luther kann ich mich vergleichen, ich habe Erfahrungen gemacht mit diesem Buch, die mein Leben verändert haben. Ja, ich wäre kein Pfarrer, wenn ich nicht eine ganz massive Erfahrung mit einer Bibelstelle gemacht hätte. Ja, ich wusste, für den Bruchteil einer Sekunde, ich wusste, jetzt bin ich gemeint. So war das. Die ist äußerst kraftvoll. Für mich kam große Klarheit in mein Leben bis auf diesen Tag. Seit ich das Buch lese, werden mir viele Dinge immer klarer und wahrer und stärker. Und darum stehe ich hier. Aus Martin Luther wurde ein Reformator, der dieses Land verändert hat und die ganze Welt. Die Quäker in Amerika, England, haben nach dem Lesen dieses Buches gesagt, wir müssen die Sklaverei abschaffen. Ja? Das waren nicht die Sozis, das waren die Quäker. Und die haben gekämpft. Wenn heute Frauen gleichberechtigt sind, dann ist es nicht griechisches oder germanisches Erbe, sondern dann liegt es dort drin, weil Jesus Männer und Frauen gleich behandelt hat. Das Buch hat Wahnsinnswahrheit. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, heute vom Nachtisch, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes geht, sagt Jesus. Hört euch das mal nochmal an. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wer von euch würde sagen, das stimmt bei mir schon? Ich glaube, viel zu viele Menschen sind noch ganz stark, sagen wir mal, in Teil 1 des Satzes. Die leben vom Brot allein oder vom, natürlich braucht man Häse auch und ein Auto braucht man und einen Fernseher. Aber Jesus sagt, nein, dazu gehört noch was ganz anderes. Die transzendente Dimension. So, nun, wenn ihr euch erinnert an Esther Wollenschlägers Vortrag, wieso brauche ich ausgerechnet eigentlich eine Bibel? Wenn ich jetzt danach komme, meditiere da, ja, einfach mal so 25 Stunden Versenkungsübung, da erlebe ich doch auch was, oder? Hat es jemand schon mal probiert? Das ist allerhand Dinge. Blinkt es plötzlich, piepst es, da hörst du plötzlich Stimmen. Das geht, das kann man schon machen. Wieso brauche ich die Bibel? Do I really need the Bible to communicate with God? This is the question. Or is there a way besides the Bible? Or above the Bible, or below the Bible? Or around the Bible? Many people try. Jetzt erinnert euch mal ganz kurz an den Vortrag von der Esther. Die Esther hatte hier so ein schönes Bild, wo Jesus an einer Tür steht. Erinnert ihr euch? Und der klopft. Und was war der Trick an dieser Tür? Sag's mir mal nochmal. Was will das Bild uns sagen? This is. Hast du es gehört? Er hat sehr deutlich gesagt. As long as you don't open the door from inside, he will stay out, even if he freezes out there. Bis er kalt wird, so ist es. Das ist Glaubenskurs übrigens auch, eine der harten Wahrheiten hier. Ja, wir können euch das beste Essen kochen der Welt. Wir können euch die genialsten Gespräche anbieten oder Vorträge. Aber die Türklinke ist auf eurer Seite. Und jetzt, wenn es um die Bibel geht, ist es ganz interessant. Wenn es um die himmlischen Dinge geht, ist die Türklinke auf der anderen Seite. Versteht ihr? Für die himmlischen Dinge habe ich keine Klinke. Ich kann auf tausenderlei Weise versuchen, mir da Erfahrungen zu holen. Aber wir sind ein Offenbarungsglaube. Das bedeutet, da muss einer kommen und uns offenbaren. Hat jemand von euch schon mal ein Offenbarungseid geleistet? Ja, hoffentlich nicht. Da muss jemand von drüben rüberkommen und die Infos rüberschieben, sonst geht's nicht. Denn wir haben von uns aus keine Möglichkeit, da reinzuschauen. Achtung, das ist wirklich so. Hebräerbrief in der Bibel. Da heißt es, nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, so hat er in den letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ein für alle Mal, endgültig, nicht mehr zu überbieten, hat Gott durch diesen Sohn geredet. Das ist die Botschaft Gottes an die Welt. Dieses da. Und alles, was der gemacht hat. Und drumherum, dran vorbei, gibt es kein Wissen über Gott. Und jetzt, Leute, machen wir es ganz gut, dass man als Pfarrer Dinge hört, die ein anderer nicht mitkriegt. Aber das ist kein Geheimnis. Die, was ist das, irgendwie so Schwiegermutter oder Schwiegeroma von der Frau Reichardt, die Frau Pauli aus Eck. Zu der kam ich, die hatte 95. Geburtstag, glaube ich, und da war sie im Krankenhaus. Und da konnte ich nicht. Und die wäre schier gestorben. Die hatte, glaube ich, einen Oberschenkelhalsbruch oder was weiß ich. Und dann war sie, hatte sie ein Nahtoderlebnis. Nahtod, wisst ihr? Tunnel und so weiter. Und dann war sie da drin. Mit glasklarer Stimme hat sie mir erzählt. Und dann stand sie vor einer Tür. Und sie wusste, auf der anderen Seite ist Jesus. Das war sichtbar oder spürbar. Und an dieser Tür war außen keine Klinke. Für die war das kein bedrohliches Bild, weil die wusste, ich komme da rein. Der wird mir die Tür auftun. Ja, die war ganz, diese gläubige Frau, ja, die vertraut auf Gott. Und das war ein eindrückliches Bild. Die hat es so geschildert, dass ich es sichtbar vor meinen Augen sozusagen innerlich sehen konnte. Offenbarung. Ihr braucht, wenn ihr dem Gott der Bibel, dem Gott von Jesus Christus nahe kommen wollt, braucht ihr nicht 20erlei religiöse Wege, sondern ihr müsst den Weg wählen, den er geschenkt hat. Was gibt es für Quellen der Offenbarung? Wir sagen grob, ja, eigentlich sollte es aufschreiben, ist egal. Drei Quellen der Offenbarung gibt es. Drei Quellen, wie Infos von drüben rüberkommen. Und zwar erstens die Bibel. Zweitens selbstverständlich die Naturbeobachtung, Naturwissenschaft. Und drittens Menschen, Träume, Gefühle. Wir haben also Verschiedenes. Und wenn ihr zum Beispiel in einer schwierigen Entscheidung seid, und dann ist es manchmal ganz gut, mehreres zu Rate zu ziehen. Was sagt die Bibel? Was sagen Menschen? Was sagt mein Gefühl? Also wenn wir die drei Kriterien haben, ja, drei Offenbarungsquellen, die Bibel, Naturwissenschaft und eben auch Umstände, Gefühle, das sind Offenbarungsquellen. Wer in die sogenannte Natur, in die Schöpfung geht, mit offenem Herzen, der sieht Gott am Wirken überall. Überall. Die Blätter sind nicht durch Zufall so, wie sie sind. Nun, wenn ihr also diese drei Quellen habt, ja, das Kriterium für das, was wirklich richtig ist, ist immer die Heilige Schrift. Warum? Ich nehme euch jetzt mit rein in das Buch. Was sagt das Buch über sich selber? Ja? Was sagt es über sich selber, über seine Autorität? Da schreibt der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 und 17, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nutze zur Lehre, zur Aufdeckung von Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Nun, da ist relativ viel drin. Was sagt die Bibel über sich selber? Alle Schrift, von Gott eingegeben. Ich weiß noch, wie es in der Theologie, im Theologiestudium heiße Diskussionen gab. Stimmt das denn? Ist es wirklich von Gott eingegeben? Wie muss ich mir das vorstellen? War das eine Art Schreibdiktat, dass der Paulus da saß? Habt ihr das schon mal gesehen? Spannend, bei YouTube kann man das sehen, so Schreibmedien. Ja? Die machen dann so, die bringen sich draus und dann reden sie so. Ich habe meiner Frau zugeschaut, ich bin gestorben vor Lachen dabei. Ja, ihr seht schon, ich halte nicht allzu viel davon. Schreibmedien, die sitzen dann da und schreiben dann. Ja? Manchmal mit erstaunlichen Resultaten. War Paulus ein Schreibmedium? Von Mohammed wird es ja so behauptet. Er musste schreiben. Wie ist das zu verstehen? Die Bibel sagt hier, es wurde von Gott eingehaucht. Alle Schrift von Gott eingehaucht. So, wie zum Beispiel der Dichter Rainer Maria Rilke, zack, plötzlich einen Gedanken hatte, ein wunderbares Wort. Etwa so. Nun ist die Frage, was ist es nun? Ist es Gottes Wort oder ist es Menschenwort? Was würdet ihr sagen? Wo tendiert ihr zu? Mehr Gotteswort? Mehr Menschenwort? Viele Katholiken haben sich da nie Gedanken drüber gemacht, weil man euch ja mit der Bibel oft nicht konfrontiert hat. Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz was vormachen. Ihr seht hier also ein schönes Hufeisen, ja? Von so einer etwas größeren Pony hier. Also, jetzt kann ich, ja, ihr seht hier ein Hufeisen, seht ihr? Hufeisen von einem kleineren Pony. So, Zwergpony, schaut mal, was jetzt passiert. Mariani, lass gleich fallen. Kann ich weg? Komm, vorher ist doch auch gegangen. Machen wir das Licht aus, dann sieht man es wenigstens. Ich bilde mir gleich mal schön die Zange aus. Das ist ja gut, die haben mal Geld gekostet. Herr Schaft, vor euch doch gegangen. Das ist immer das Gleiche. Aber bei meinem Chemielehrer auch schon immer so. Also, ihr müsst jetzt glauben. Ja? Ich bin ja da. Wer sie glaubt, soll man mal die Hand geben. Ja? Wie blieb denn das Wort? Also, Achtung, was will ich damit sagen? Gottes Wort. Die Bibel ist zu 100% Gottes Wort. Und sie ist zu 100% Menschenwort. Wir können in der Bibel sozusagen die Formulierungen, die ihn Paulus geliebt hat, feststellen. Johannes hat eine ganz andere Sprache wie Markus, Matthäus und so weiter. Jeder hat seine Sprache. Es ist zu 100% Menschenwort und es ist zu 100% Gotteswort. Und was will ich euch jetzt ist schon kalt, vormachen? So wie das Hufeisen, wenn man es ins Feuer hält, ja? Durchglüht wird vom Feuer, ja? Und du nicht mehr sagen kannst, was ist jetzt hier Eisen und was ist Feuer? Du kannst es ja nicht trennen. Alles ist eins, ja? Und so ist es mit dem Gotteswort in der Bibel. So wie ein Hufeisen durchglüht wird, so wird sozusagen dieses Wort von Gottes Wort durchglüht, durchdrungen. Ja, wie, also so kann man sich das zum Beispiel vorstellen. Ja? Interessant ist, dass der Glaube an Christus immer zum Glauben an die sogenannte Inspiration der Schrift geführt hat. Bis, sagen wir mal, vor 50, 100 Jahren. Früher hat man immer geglaubt, dass dieses Buch wirklich von Gott inspiriert ist. Jesus ist der Mittelpunkt von diesem Buch. Der alttestamentliche Teil blickt auf Jesus voraus, der neutestamentliche Teil blickt auf Jesus zurück. Und immer kamen Gläubige zu der Überzeugung, dass wenn Jesus die höchste Offenbarung ist, dann ist die Bibel von Gott inspiriert. Für den Martin Luther war die Bibel unfehlbar. Und interessanterweise, ich hätte es nicht gedacht, hat das Zweite Vatikanische Konzil 1963 festgelegt, dass Schriften unter direkten Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben wurden und Gott zum Autor haben und damit ohne Irrtum sind. Hat auch die katholische Kirche vor genau 50 Jahren für sich noch einmal festgehalten. Interessant. Nun heißt es, dass da keine Schwierigkeiten drin sind und Widersprüche. Die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. Der Petrus und Paulus waren nicht immer die besten Freunde. Also die hatten zum Teil also ziemlich unchristliche Auseinandersetzungen. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Brief etwas spöttisch über seinen Freund Paulus, in welchen, also über seine Briefe, die Briefe des Paulus, in welchen etliche Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Ungelehrigen und Ungefestigten verdrehen zu ihrem eigenen Verderben. Die hatten also schon damals das Problem, dass das Buch nicht immer leicht verständlich ist. Schon damals. Nun, wie soll man damit umgehen? Eine Frau aus Laube, die hat einmal gesagt, echt, im Alten Testament, wenn das Buch umdrehst, da läuft das Blut raus. Es sind Dinge drin, die schwer zu verstehen sind. Ja? Selbst meine hochgeschätzten Professoren kamen bisweilen an Stellen, wo sie sagen, bei aller Liebe zu Gott und zum Buch, das hier verstehe ich nicht. Kommt vor, geht auch mir so. Was mache ich nun, wenn ich schwierige Stellen drin habe? Ganz komplizierte Dinge, wo es darum geht, dass man Feinde töten soll im Alten Testament. Was mache ich? Wie gehe ich damit um? Der Martin Luther gibt euch einen ganz einfachen Tipp. Er sagt, du musst die dunklen Stellen im Licht der hellen betrachten. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel im Alten Testament Stellen findest mit viel Gewalt, ja, und dann lass das Licht der Bergpredigt darauf fallen. Jesus ist die endgültige Offenbarung Gottes. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Das ist eine Möglichkeit, ja, wie man mit schwierigen Stellen umgeht. Die Bibel, der Martin Luther sagt, du brauchst noch ein zweites, um die Bibel zu verstehen. Eine zweite Lampe. Und das ist das Licht des Heiligen Geistes. Nur, wenn Gott dir das Herz öffnet, kannst du die Bibel wirklich verstehen. Und das, finde ich, ist ein sehr guter Ansatz. Bis heute. Die dunklen Stellen lese ich im Licht der hellen und ich bitte Gott, dass er mir den Heiligen Geist gibt, dass ich auch verstehe, was ich da lese. Sonst lese ich und lese ich und lese Strecke und kapiere nichts. Winnie Mandela, die geschiedene Frau von dem Nelson Mandela, die hat sich relativ gut verkaufen können, war aber ein ziemliches Luder. Und die haben sie irgendwann eingesperrt und dann hat sie gesagt, ich habe das Ding dreimal gelesen, dann habe ich es weggeworfen. Ja? Der war der Zugang nicht gegeben. Wenn ihr das verstehen wollt, wirklich verstehen kann man es nur mit einem betenden Herzen. Auch dazu ist die Türklinke nicht auf unserer Seite. Man kann es sich nur schenken lassen. Ja, jetzt eine Erfahrung von mir und vielen. Wir sind sehr kritisch ausgebildet worden. Uns hat man beigebracht, dass das alles nur zusammengeschrieben ist. Und dann schicken sie uns auf die Kanzel, wir sollen Gottes Wort verkündigen. Und haben uns vorher gesagt, das hat der geschrieben, den Satz lassen wir raus. Und dann sollten wir das gläubig verkündigen. Viele von uns kamen an den Punkt zu sagen, Gott, was soll ich jetzt machen? Und ein großer Evangelist namens Billy Graham, dem es genauso ging, der ging raus auf die Knie, voller Verzweiflung, und sagt, ich will dieses Buch im Glauben als Gottes Wort annehmen. Und das hatte Wirkung. Ich hatte keinen so dramatischen Moment, aber ich komme zum gleichen Punkt. Weil es redet. Nun, ihr werdet nicht erwarten müssen, dass, wenn ihr jetzt anfangt, das Buch zu lesen, dass ihr sofort in diese Glaubenshaltung reinkommt. Denn in uns rebelliert vieles gegen den Gott und gegen seinen Willen. Ja? Und die Seele, die wird auch sagen, ach komm, vergiss es doch, den Zeug da. Ja? Aber du kommst irgendwann an den Punkt, wo du sagst, lieber Gott, ich möchte es glauben. Schenk mir den Glauben. Und wenn es dir so geht wie mir, dann bist du hinterher 100-mal glücklicher wie vorher. Warum ist die Bibel so wichtig? Ich nenne euch bloß mal die 10 Gebote. Die 10 Gebote. Als Minimalforderung für eine Gesellschaft. 1968 haben die Studentengruppen dafür gesorgt, dass man das Thema Ehebruch aus dem Strafrechtskanon verabschiedet. Ehebruch war kein strafrechtlicher Tatbestand mehr. 1972 waren 50% aller produzierten Filme Sexfilme in Deutschland. Könnt ihr euch das vorstellen? Inzwischen sind es, glaube ich, sogar mehr. 1972 kam der Abtreibungsparagraf zu Fall. Wenn Liebe plötzlich frei ist und jeder tun und lassen kann, was er will, und die ganzen Kinder, die dann entstehen, sinnlos in der Gegend rumhängen, dann treiben wir sie doch ab. Und so haben sie an einem Gebot angegraben, dem Gebot, dem 6., und brachten als nächstes das noch viel wichtigere Gebot, du sollst nicht töten, zu Fall. Und leben seither mit einer Lüge, Gebot Nummer 8. Ja? Sie zerstören das Verhältnis von Eltern und ihren Kindern, Gebot Nummer 4. Mein Gott, mach dieses Buch weg und diese ganze Gesellschaft fällt auseinander. Da ist Offenbarung Gottes drin. Lebensregeln. Ja? Wenn ihr sagt, ich will keine Einschränkung, das könnt ihr gern machen. Ich mache es mit meinen Konfirmanden. Das ganze Leben ist ein Spiel. Wir sind nur die Kandidaten. Hier. Ich habe meine Billardkugel dabei. Billard ist ein schönes Spiel. Weil die Kugel immer zurückkommen. Aber wenn man Billard auf dem Tisch spielt, kommen sie nicht zurück. Ich mache mit den Konfirmanden immer das Spiel, wer kann mehr als 2 oder 3 erwischen? Von 9 Kugeln oder wie viele sind es? 12. Fast keiner schafft mehr als 2. Das sind die Dinge. Die Bibel, wir brauchen sie. Freiheit ist nur dann Freiheit, wenn sie Grenzen hat. Wir brauchen also die Bibel für unser Leben. Wir brauchen sie, um über Gott Bescheid zu wissen, aber eigentlich ist die Bibel ein Liebesbrief Gottes an uns. Komm zurück. Du kannst da drin den Herzschlag Gottes hören. Wenn du die Bibel auf Jesus Christus hinliest, sie zeigt uns in den Evangelien sozusagen Jesus als Person, in den Paulusbriefen und drumherum zeigt sie uns sozusagen die Gewänder und im Alten Testament die ganze Kulisse. Ja, aber alles dreht sich um diese Person hier. Wer Jesus in der Bibel sucht, der findet. Der Luther hatte mal gesagt, die Bibel ist wie so eine Krippe, in der Jesus drinnen liegt. Und jetzt kommt mein Alphabet mit Verspätung. Da war Weihnachten und sie hatten eine wunderbare Krippe aufgebaut in einer wunderbaren Kirche und es war alles schön. Und der kleine Hugo ging in die Kirche und war so begeistert von dem Jesusbaby in der Krippe. Und dann nahm er es raus und im gleichen Moment, wie er es rausnahm, kam von hinter die bigottische Lena in Kircherei. Und er war so verzweifelt, dass er kurzerhand das Jesusbaby in seiner Hosentasche hat verschwinden lassen. Und die bigottische Lena, die hat behärtet und ist nicht mehr hinausgegangen. Und der Chloe hat irgendwann aufgehört, ist heimgegangen, ist wiedergekommen und immer war jemand in der Kirche und er hatte keine Chance mehr, das zurückzulegen. Ha, schafft nochmal, was macht er jetzt? Heiligabend kam, die ganze Familie war in der Mette und naja, der Chloe halt, der hat Fieber gehabt. Er konnte nicht in die Kirche gehen. Und am Abend holen sie dann noch den Pfarrer, weil es so schlimm war mit dem Bub. Und dann hat er gesagt, der Pfarrer, was ist denn, Bub? Dann sagt er, da ist es. Ja, was ist da? Ja, da. Und dann hat er das Figürle aus der Hose gezogen. Dann hat der Pfarrer gesagt, ja, was ist denn? Ja, das ist doch die Krippenfigur. Dann hat der Bub gesagt. Dann hat der Pfarrer gesagt, ja, welche? Ja, die von eurer Krippe. Dann hat der Pfarrer gesagt, dann haben wir praktisch Weihnachten gefeiert ohne Jesus. Ja, Mensch, Leute. So ist es, wenn man die Bibel liest, ohne den Jesus da drin zu suchen. Das ganze Ding möchte euch Jesus Christus zeigen und es möchte mit euch etwas machen, nämlich euch verändern. Und jetzt bitte ich drum, die Rosa Reichhardt, die möchte euch noch eine persönliche Geschichte dazu sagen. Muss ich so einen Spagat machen. Also mit dem Wort Gottes, da habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich euch mitteilen möchte. Aber dazu muss ich ein paar Worte zu meiner Lebensgeschichte erzählen. Kirche war mir von Kindheit an vertraut. Ich bin im evangelischen Dorf in Franken aufgewachsen. Wir gingen jeden Sonntag zur Kirche. Und das gehörte dazu, wie der Schweinebraten dann zum Mittagessen. Aber es wurde nie über den Glauben gesprochen daheim. Passt es eigentlich so mit dem Sprecher? Ja. Ich war bis zu meinem 40. Lebensjahr ungefähr abwechselnd mal näher am Glauben, dann war er wieder weiter weg. Und mit der Frage, Gott, gibt es dich wirklich? Und Gott, wo bist du? Da wurde ich eigentlich nie richtig fertig. Ich hatte die Sache mit Jesus wohl nicht richtig verstanden. Denn ich erinnere mich an einen Gottesdienst, wo ich mir dachte, was der immer mit seinem Jesus hat. Es war etwa in der gleichen Zeit, da nahm ich jemand mit zu einer Veranstaltung, war im CVJM in München, war ein bekannter Evangelist da und auch da dachte ich mir am Schluss, diesen Anspruch, den Jesus an mein Leben offenbar hat, den kann und den will ich nicht erfüllen. Es ging mir in der Zeit, allerdings war er relativ unglücklich und einsam, ging mir nicht besonders gut. Es sind noch etliche Jahre verstrichen, ich war inzwischen verheiratet, hatte Familie, 2 Kinder und da waren wir dann zu einer Freizeit eingeladen, die der CVJM in München auf der Seiser Alm abhielt. Und da habe ich mich wohlgefühlt in dieser Gemeinschaft. Es waren liebe und nette Leute und ich hätte gerne dazugehört. Dann kam eine Bibelarbeit, bei der unser Leiter die Worte Jesu aus dem Johannesevangelium auslegte, wo Jesus sich als so gute Hirte bezeichnet. Das beginnt gleich mit dem ersten Vers im 10. Kapitel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Dazu malte er mit Worten ein Bild, das sich in mir dann formte zu einem wunderschönen Garten, den eine halbhohe Mauer einfriedete und die Tür ist zu. Und ich bin dabei, mich über die Mauer zu schwingen. Und dann fährt er weiter, auch unter uns sind Menschen, die über die Mauer steigen wollen. Und ich dachte, der meint mich, das bin ich. Ich möchte jetzt das über diese Mauer steigen, ich möchte zu dieser Gemeinde gehören. Ich denke, der konnte mich eigentlich nicht wirklich kennen. Wir hatten vorher keinen Kontakt miteinander gehabt. Und warum erzähle ich das nun? Weil Gottes Wort die Kraft hat, in ein Leben hineinzuwirken, Schadstellen aufzudecken, und er will sie heilen. Aber ich musste es zulassen. Ich habe das getan, ging sicher nicht so ganz auf einmal. Und mit der Zeit wurde mir dann auch wichtig, es geht dann weiter in Vers 7. Ich bin die Türe, sagt Jesus. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, dass sie Leben und reiche Fülle haben sollen. Ja, das erklärt man ja eigentlich, wozu nun unbedingt Jesus. Da kommt nun, geht weiter in Vers 27 im gleichen Kapitel. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, nun wusste ich, wozu Jesus. Und heute ist mir klar, Gott wird uns in seinem Erbarmen Erkenntnisse schenken. Doch er wird uns erst weiterführen, wenn wir Schritte des Gehorsams gehen und umsetzen, was er uns gezeigt hat. Super, Dankeschön. Jetzt war eigentlich noch was vorgesehen, aber ich glaube, wir gehen jetzt gleich in die Gruppen. Ich biete nochmal an, ich gehe nicht persönlich auch in so eine Gruppe, sondern ich sitze wieder oben in der kleinen CVM-Küche, da haben wir jetzt schön geheizt. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne mal über irgendwas sprechen mit dem Pfarrer oder irgendwas druckt auf eurer Seele, nehmt die Gelegenheit, ich stehe genauso unter Schweigepflicht wie ein katholischer Pfarrer, und ich werde auch die Geheimnisse von Katholiken nicht ausplaudern. Nutzt die Chance, es kann so hilfreich sein. Karin?